Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ein bisschen später heute. Wir bitten das zu entschuldigen, aber ich habe es ja gestern auch schon angekündigt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Offene Sendung heute Nacht. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Kadir und Kadir ist 32. Guten Morgen, Kadir. Morgen, Domian. Hallo, Kadir. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Mhm. Es geht um den seltenen Gendefekt, dass sich G6PD in der Abkürzung nennt. Mhm. Gendefekt betrifft meinen Sohn, der 3 Jahre alt ist. Ja. Wie äußert sich dieser Gendefekt? Also es ist ein relativ unbekannter Gendefekt. Er äußert sich in dem Sinne, dass die Neugeborenen ja die typische Gelbsucht kriegen. Und bei denen, die, sag ich mal, diese Krankheit haben, ist das sehr stark ausgeprägt. Also schon etwas über der Norm hinaus. Mhm. Und das Problem ist, dadurch, dass dieser Gendefekt relativ unbekannt ist, kommen die meisten Mediziner gar nicht darauf. Jetzt ist er 3 Jahre. Wie bemerkbar macht sich dieser Defekt denn bei dem Kind im normalen Leben? Also in unserem Falle war es so, im Alter von 14 Monaten sind wir in den Urlaub geflogen. Und die Personen, die diesen Gendefekt haben, dürfen bestimmte Nahrungsmittel sowie Medikamente nicht zu sich nehmen. Mhm. Unter anderem eine Menge an Medikamenten. Mhm. Und Wasser auf gar keinen Fall zu sich nehmen darf, das wären die Fava-Bohnen. Bohnen. Genau. Mhm. Allerdings die etwas dickeren Bohnen. Puffbohne, Saubohne, auch Fava-Bohne genannt. Und das ist passiert, dass er aus Versehen die gegessen hat? Genau. Was ist dann geschehen, nachdem der Kleine diese Bohnen gegessen hat? Also, er hat die Bohnen gegessen. Im ersten Moment passiert nichts. Er wurde halt ein bisschen gelb. Haben wir gesagt, okay, wahrscheinlich wegen der starken Sonne, die hier scheint. Ein Tag später, also wir haben ihn abends halt schlafen gelegt und einen Tag später wollte er gar nicht mehr aufstehen. Mhm. Hat angefangen, sich zu übergeben, ganz blaue Lippen und hat angefangen, Blut auszupinkeln. Oh, das genau. Ist ein schlimmes Zeichen. Das war das Zeichen dafür, dass die Leber versagt hat. Also der Körper hat sich vergiftet. Ach du lieber Gott. Genau. So ein kleiner Junge pinkelt Blut, Leber ist hochgradig vergiftet. Was habt ihr gemacht? Genau. Ja, was haben wir gemacht? Leider war das ein ziemlich kleiner Urlaubsort in die nächste Klinik, die halt dort war. Wo, in welchem Land wart ihr? Also wir waren im ägäischen Raum. Mhm. Und als wir dann im Krankenhaus waren, wussten die Ärzte erstmal nicht genau, was ist. Wobei der Kinderarzt, der in der Klinik war, hatte schon mal den richtigen Riecher. Er fragte sofort, ob er den Bohnen zu sich genommen hätte. Mhm. Es ist halt so, dass in den südlichen Ländern diese Krankheit etwas bekannter ist als hier in Deutschland. Was hat man mit dem Kind dann gemacht? Ja, also das Erste war, man hat ihm Antibiotika gegeben, was eigentlich fatal war. Weil er darf auch Antibiotika nicht zu sich nehmen. Weil er, wie du gerade sagtest, auch viele Medikamente nicht vertragen kann. So genau. Dann auch Antibiotika. Ja, okay. Genau, richtig. Also das macht das Ganze noch schlimmer. Das macht das Ganze noch schlimmer, genau. Das klingt ja fast so, als wäre der Junge in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen. Es war so, Domian. Man hat uns gesagt, er wird die Nacht nicht überleben. Das kam allerdings erst später. Also die erste Nacht hat der Arzt dann gesagt, okay, der Junge ist ganz blass, er braucht auf jeden Fall eine Bluttransfusion. Er hat diese Bluttransfusion bekommen und daraufhin hat die Lunge ausgesetzt. Konnte nicht mehr selbstständig atmen. Künstliche Beatmung in die nächstgrößte Klinik, in die nächstgrößte Stadt. Mhm. Dort hat man ihm unter anderem eine Infusion im Fuß gesetzt, ins Fuß gesetzt, was aufgrund dessen, dass er so wenig Blut im Körper hatte und die Infusion nicht richtig zirkulieren konnte, auch noch sein Fuß verbrannt worden ist. Der Fuß ist verbrannt? Genau, also man hat uns das so erklärt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das stimmt, dass die Infusion die Ader von innen zum Platzen gebracht hat und dadurch der Fuß halt auch verbrannt ist, weil die Infusion aufgrund des Blutmangels halt nicht richtig zirkulieren konnte. Also in dem Moment wusste man noch gar nicht, worum es ging. Man wusste noch gar nicht, welche Krankheit der Kleine hat. Er ist daraus gerettet worden, aus dieser schlimmen Situation. Genau, das kam allerdings erst in der dritten Klinik. Das war in einer ziemlich großen Stadt in Izmir in der Türkei, weil die Möglichkeit hatten, ihn an eine Dialyse anzuschließen. Die anderen beiden Krankenhäuser, in der wir zuvor waren, hatten diese Möglichkeit nicht. Wann hat man denn diagnostiziert, was er eigentlich überhaupt hat? Nachdem er an der Dialyse war. In diesem Krankenhaus? In diesem großen Krankenhaus. Hat man diesen seltenen Geneffekt dann erkannt? Genau, richtig. Wie sieht es heute aus? Wie zeichnet sich diese Krankheit ab in seinem Alltag? Also ich muss ehrlich sagen, der Gendefekt ist an sich gar nicht mal so das Problem, weil wenn man es weiß, kann man aufgrund dessen vorsichtig sein. Vorsichtig sein, genau. Also man kann diese Medikamente sowie Lebensmittel meiden. Ja. Aber aufgrund dessen, was alles unserem Kind zugestoßen ist, ist er aktuell nierenkrank. Ach so, das heißt, es sind bleibende Schäden zu verzeichnen von diesem Vorfall, den du gerade beschrieben hast. Genau. Die Nieren sind krank oder beschädigt? Die sind geschädigt. Also aktuell sind wir auf einem Wert von ca. 45%, die beide Nieren hergeben, sage ich mal. Das heißt, der Kleine muss zur Dialyse? Nein. Also die Nieren sind Gott sei Dank wieder so stark geworden, haben sich insoweit so generiert, dass er die Dialyse nicht mehr braucht. Anfangs hat er sie zwar noch gebraucht, aber jetzt nicht mehr. Wie habe ich ihn mir vorzustellen, wenn ich ihn jetzt sehen würde? Ist es ein Kind, was durchaus auch in den Kindergarten gehen kann, spielen kann, oder ist er ans Bett und... Nein. Also er ist im ersten Blick ganz normal. Man sieht natürlich keinerlei Anzeichen, aber wenn man ihn, sage ich mal, näher kennenlernt, merkt man halt, er hat was durchgemacht. Also es hat auch bei ihm Spuren hinterlassen, obwohl er so klein war. Wir sagen nochmal, er ist jetzt 3 Jahre alt, das ist ja noch sehr klein. Genau, richtig. Kann man? Er spricht auch aktuell noch nicht. Die Ärzte sagen, das ist aufgrund dessen, was alles passiert ist. Also er ist angeschlagen durch die Nieren, da muss man sehr vorsichtig sein. Was ist noch angeschlagen? Also wie gesagt, der Fuß hat sich insoweit ziemlich verbessert, also ist eigentlich vollständig verheilt. Die Nieren sind das Hauptproblem. Der Gendefekt ist gar nicht mal so das Problem, wie gesagt. Da gehen wir zwar auch zur regelmäßigen Kontrolle, da nimmt man ihm regelmäßig Blut ab. Das heißt, wenn das nicht passiert wäre in der Türkei mit den Bohnen, dann könnte man damit leben, aber so geht es deinem kleinen Sohn ziemlich, es ist eine wackelige Angelegenheit. Genau, also es ist eine erbbare Krankheit. Aufgrund dessen haben dann halt auch die Geschwister meiner Frau ihre Kinder auf diese Krankheit testen lassen und 4 von den 5 Kindern haben diesen Gendefekt auch. Nur hast du gerade gesagt, es gegen viele Medikamente, allergisch kann man nicht sagen, aber er verträgt sie einfach nicht. Genau. Du hast gerade gesagt, Antibiotika, was sind das noch für Medikamente? Also hauptsächlich sind es Schmerzmittel, unter anderem Novalgientropfen zum Beispiel oder auch Aspirin und bestimmte Antibiotika-Produkte. Also es gibt auch im Internet eine Liste, die man wunderbar einsehen kann, wenn man diese Krankheit eingibt. Es ist jetzt eine 3-seitige Liste. Ich kenne sie wirklich nicht alle. Ich verstehe. Aber bei Antibiotika ist es ja schon kompliziert, wenn ihr mal eine schwerwiegende Erkrankung bekommt, wo man Antibiotika einsetzt. Was macht man dann? Es gibt gewisse Produkte, die er einnehmen darf. Es ist immer nur wichtig, welcher Wirkstoff wohl drin ist. Verstehe. Kadir, jetzt hast du uns angerufen und ein wenig von deinem Kind und von der Krankheit erzählt. War das der Hauptanlass deines Anrufes? Das war der Hauptanlass, weil ich damit eigentlich nur sagen möchte, also falls jemand den Verdacht hat, dass sein Kind vielleicht auch diese Krankheit haben könnte, aufgrund dessen, was ich erzählt habe, halt am Anfang mit der Geldsucht, dann soll er doch bitte diesen Test durchführen lassen, weil diese Krankheit ist in Deutschland sehr unbekannt. Und an unserem Beispiel merkt man halt auch, dass es fatale Folgen haben kann. Absolut. Sagst du nochmal den Namen dieses Gendefektes? Also die Abkürzung wäre G6PD. Voll ausgesprochen wäre das der Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Okay. Gut, dann nehmen wir mal deinen Anruf, einfach mal so als Informationsanruf für viele junge Eltern, die ein Kleinkind haben. Und wenn da was Auffälliges ist, mit der Gelbsucht zum Beispiel, dann, also das war so zu verstehen, wenn die Gelbsucht zu stark sich ausprägt, dann ist irgendwie, das ist eine Warnung, meinst du? Das ist ein Warnsignal, unter anderem halt wirklich von Elternteilen mehr, sag ich mal, die aus südeuropäischen Ländern kommen. Ah ja, okay. Da ist es ein bisschen stärker ausgeprägt als in Deutschland. Dann danke ich dir für die Informationen und wünsche deinem Kleinen natürlich von Herzen alles Gute und dass er doch immer stabiler wird, dass er bald sprechen wird können und dass er eine unbeschwerte Kindheit leben wird können. Das hoffen wir auch. Ja, wir drücken die Daumen. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Nadia. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Und wir machen weiter mit, ich sage euch mal zwischendurch, ich sehe gerade, wir haben Sarah und Uwe hier. Ja, hallo, Domian. Sarah und Uwe, 28, hallo. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Uwe ist im Zimmer. Ja, deshalb ist. Du musst dann den Hörer rüberreichen, wenn wir reden, oder können wir zu dritt reden? Nee, im Moment nicht. Kann ich auf laut machen? Nee, lieber nicht, weil dann ist die Leitung immer schlecht in der Freisprechanlage. Okay. Reden wir zuerst, Sarah. Um was geht's? ja, wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall macht nichts. Hatten wir Sex und gerade eben? Nee, aber sein Unterarm, ja, da fing es dann an schon mal. Moment, ich muss mich erst mal ein bisschen beruhigen. Ja, mich hat's halt angemacht, irgendwie sein Unterarm. Irgendwie sind da meine Sicherungen durchgebrannt. Wir sprechen von seinem Unterarm. Ja, genau. Du stehst also auf Unterarme von Männern. Nee, ich dachte, es wäre eine Frau. So, meine Fantasien sind dann mit mir durchgegangen. Du siehst seinen Unterarm und denkst, es ist eine Frau und das macht dich an? So ungefähr was, ja, genau. Ja. Ja, sowas. Ja, hart, ne? Und der hat es auch noch voll gemerkt dann, ne? Ja, klar. Wie lange kennt ihr euch denn? So anderthalb Jahre. Ach so, ja, so lange. Seit einem Jahr sind wir zusammen. Ach so, und mit dem Unterarm und fing es an? Das war kurzem passiert, ne? Also ich bin sowieso bisexuell, ne? Ich verstehe dich gerade gar nicht. Nein, ich versuche gerade deinen Anruf so ein bisschen zu ordnen. Okay. Also ihr kennt euch schon eine ganze Weile und vor kurzem ist dir das erst aufgefallen, dass er einen ziemlich sexy aussehenden Unterarm hat? Ja, genau. Wie ist denn das möglich? Aber ich habe mir da auch noch vorgestellt, dass eine Frau wäre wahrscheinlich. Also ich war da irgendwie in einem anderen Film. Ja. Das kann ich nicht so wirklich verstehen, wenn man schon ein Jahr zusammen ist, dass man den Unterarm des anderen noch nicht so gesehen hat. Und ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Aber der hat's direkt geschnallt, ne? Und hat ja, warte, ich geb dir den mal. Ja, gib ihn mir mal. Da gerade mal besser. Warte mal. Hallo Domian. Hallo Uwe, ich bin ein bisschen ratlos, was Sarah mir erzählt. Ja, das war voll der Hammer gerade. Bitte? Wir hatten gerade Sex, ne? Ihr hattet gerade Sex, bevor wir jetzt telefonieren. Ja, genau. So, gut, das ist schon mal eine Info. Und hat sie das gerade mit dem Unterarm entdeckt? Nee. Das war ja der Hammer gewesen. Ja, was war denn jetzt der Hammer? Ja, sie leckt mir in die A-Beuge. Was? Stellt sich vor, ich wäre eine Frau. Sie, ja. Was? In die A-Beuge? Ja, sie leckt mir die Armbeuge. Ach, die Armbeuge. Ja. Gerade eben, jetzt gerade, oder was? Ja, vor ein paar Minuten. Also, und denkt in dem Moment, du bist eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Und da komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Wir kämen ja auch nicht auf klar. Ich verstehe es schon kaum beim Erzählen. Ja. Wenn ihr jetzt ganz, ganz frisch zusammen wärt, könnte ich das ja noch verstehen, dass man da. Das ist ein Tun von Männern. Nee, wir sind schon eineinhalb Jahre zusammen. Ja, genau, das hat sie ja gerade gesagt. Ja. Und sie ist gerade noch ganz benommen vom Sex. Ja, und ich komme nicht drauf klar und sie kommt nicht drauf klar. Wie, ich komme nicht? Ich komme auch nicht so ganz drauf klar. Ja, ich auch nicht. Das ist ja voll der Hammer. Ja, also sie findet also deinen Unterarm, der sieht weiblich aus, oder wie? Ja, anscheinend findet sie mich so größtenteils weiblich. Bitte, ich habe es nicht verstanden. Sie? Sie findet mich irgendwie doch ein bisschen weiblich so. Weil dann wird sie ja nicht auf den Bolzen kommen, ne? Ja. Gib mir die Sarah nochmal. Uwe, gib mir die Sarah. Ja, genau, der ist wie zum Fisch. Ich bin ein bisschen ratlos, Sarah, bezüglich eures Anrufes. Ja, ich weiß, der ist aber gerade ein bisschen zu nervös. Das ist halt erklär du es. Von ihm aus dem Raum raus. Erklär du uns das auch noch ein bisschen genauer. Du bist bisexuell, sagst du? Genau. Ja. Und die Assoziation, die du gerade hattest beim Sex mit deinem Freund, als du den Unterarm gesehen hast, das ist der Unterarm einer Frau. Ja, genau. Und diesen Unterarm hast du liebkost und geleckt. Genau. Aber und mir dabei vorgestellt, eine Frau wäre, ne? Das ist nun gerade kein Kompliment für Uwe. Ja. Dann habe ich ja 2-1, ne? Eigentlich. Wieso hast du ihm das denn gerade so gesagt? Ich meine, das und der hat ja direkt geschnallt. Ja, wie? Der hat ja nicht geschnallt, dass du denkst, das ist eine Frau. Ja, doch, vielleicht schon. Warum? Der weiß ja, dass ich bisexuell bin. Ja gut, aber wenn du seinen Unterarm küsst, dadurch wird er ihm nicht klar, dass du denkst, das ist ein Unterarm von einer Frau. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja, versuch es mal. Da ist halt so. Ja, doch, ich denke schon, dass das geschnallt hat. Ja. Vielleicht war das Gerede davor schon so, kann sein. Aber jetzt mal im Ernst, was bewirkt das jetzt? Ist das jetzt für ihn schön oder nicht schön? Ja, doch, mir hat er gesagt, es war schön. Klang nicht gerade so. Da komme ich nicht drauf klar. Zu aufgeregt, ja. Aufgeregt, weswegen? Ja, frage ich mich mal, warum bist du aufgeregt? Weiß nicht. Ist ja 2-1, selbst wenn ich solche Fantasien habe, ist ja nicht schlimm eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Ich verstehe nur nicht die Nummer mit dem Unterarm. Aber ist auch egal. Ihr hattet gerade euren Spaß und darauf kommt es ja an. Ne? Okay. So, dann beenden wir dieses dadaistische Interview mal und wünsche euch einfach alles Gute und viel Spaß weiterhin. Alles klar. Tschüss. Gut, danke für den Tschüss. Ich habe es nicht verstanden, was es sollte. Habt ihr es verstanden? Naja. Manchmal muss man einfach so ein bisschen vor sich hin blabbern und dann ist es, das ist halt so. Das geht ja jedem von uns. Jens, 35, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Damian. So, wir unterhalten uns klar, hoffe ich. Ja, ich schaff's doch, ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich denke mal, dass es nicht ganz so wird. Um was geht's bei dir, Jens? Ich leide unter meiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also bei mir ist es so, dass ich darunter leide, nicht wie bei anderen, die auf den Narzissmus Spaß haben und mitunter Politiker werden und besser werden, sondern ich leide richtig drunter, ich will es los haben und ich weiß nie, wo ich mich hinwenden soll. Und langsam, nicht so schnell. Unter welcher Persönlichkeitsstörung leidest du? Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Narzisstische. Okay. Ja. Wie merkst du das, dass du so narzisstisch ausgerichtet bist? Was heißt, merkt das? Ich habe das die ganzen Jahre, seit meiner Kindheit eben nie gemerkt. In den ganzen Jahren war es immer so, Freundschaften hatte ich viele, die sind aber komischerweise nach einiger Zeit immer kaputt gegangen und ich konnte mir nie erklären, woran das gelegen hat. Und die haben sich von mir abgewandt dann irgendwann und letztendlich war es dann eben so, ich hatte bis vor ein paar Jahren noch eine Beziehung dann. Mhm. Da ist ein Wunschkind entstanden und die Beziehung ging dann auch in die Brüche, hatte dann auch einen Suizidversuch und daraufhin musste ich dann beim Psychologen mich vorstellen und der hat das dann eben diagnostiziert. Ja, und ja, der hat das diagnostiziert. Also mir ist es dann offenbart worden. Ne? Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja. Wie äußert die sich denn bei dir? Ich kann es selber noch nicht sagen, ich bin selber gerade dabei, mich da reinzufitzen oder das eben loszukriegen. Also das ist so, ich... Red mal ein bisschen langsamer, du redest so schnell. Ein bisschen langsamer. Okay. Ich habe kein Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, also das, daran mangelt es mir hauptsächlich. Und Aber ein Narzisst ist sehr von sich an eingenommen und findet sich ganz toll. Und ja, schon. Also ich fühle mich auch super, wenn andere mich bestätigen oder so. Das ist ja das, was mir mein Selbstwertgefühl gibt. Das ist ja das, weil ich das eben mir selber nicht geben kann, hole ich mir das bei anderen und ich tue mich dann eben bei anderen groß aufspielen und bin der Größte und wenn die eben aber mal nie auf meiner Seite sind oder was gegen mich haben oder nie meiner Meinung, dann wandelt sich das bei mir um und Hass und da wäre ich richtig gefährlich und böse und wie gesagt, ich habe das früher nicht mitbekommen. Bei mir ist es so, ich kann zum Beispiel keinen Unterschied zwischen einer Kritik und einer Kränkung machen. Kritik ist ja eigentlich was, kann ja was Gutes sein und Kränkung ist was Böses. Und bei mir kommt das alles als Kränkung an in meinem Körper. So ist es. Also wenn man dich kritisiert, dann geht es mir schlecht, dann zieht es mich richtig runter und ich gehe kaputt. Ne? Mhm. Und, so, der schlaue Psychologe hat das diagnostiziert. Ist vielleicht ja, nicht vorstationär gewesen, deswegen dann. Und, ja, und dort haben sie es eben auch gesagt. Ja. Und mein Problem ist eben, warte mal kurz, mein Problem ist eben, dass sich das jetzt auch auf meine Tochter, so wie es aussieht, auswirkt. Und das macht mich auch am meisten kaputt. Und ich weiß nicht weiter. Ja. Inwiefern wirkt sich das auf die Tochter aus? Meine Tochter nimmt teilweise jetzt schon meine Wesenszüge an. So, wenn andere mit ihr spielen wollen oder sonstiges, dann wird sie richtig bösartig. In der Schule macht sich das bemerkbar. Sie reagiert nur, wenn der Lehrer direkt zu ihr hinkommt. Und sie wie alt ist sie? Erste Klasse ist sie. Die ist 7 Jahre. Und wie oft siehst du sie? Ich sehe sie knapp alle 5 Tage. Also ich gehe 5 Tage arbeiten, 5 Tage frei. Ich habe das extra deswegen gemacht für meine Tochter. Und sehe ich eigentlich häufig. In der Hinsicht passt das auch mit der Ex-Frau. Also da wie ist dein Verhältnis zur Ex-Frau? In Hinsicht aufs Kind ist es sehr gut. Also da machen wir alles zusammen. Wir gehen zusammen zum Elternamt. Aber wenn es jetzt ums Persönliche, Freundschaftliche geht, da blockt der Abkommen, ich keine Chance mehr ranzukommen. Mm-hmm. Sie möchte auch, dass ich mir helfen lasse, eben unbedingt. Und bist du denn noch weiter, nachdem das nun diagnostiziert wurde, in einer Therapie, einer Behandlung? Also ich hatte ein Jahr lang eben Psychotherapie und dann bin ich eben 3 Monate stationär gegangen, wo es mir etwas helfen konnten letztendlich, aber der Ablauf war dort, wie bei fast jeder Persönlichkeitsstörung, so gleich, die gehen nicht richtig auf ihn ein. So, das ist nur, man macht Gruppentherapie, man macht oder Musiktherapie, Ergotherapie ein bisschen und es war aber keiner, der direkt auf meine Störung mehr eingehen konnte, mir letztendlich mehr helfen. Das, was es mir gebracht hat, ist eigentlich, dass ich mehr Klarheit über meine eigene Krankheit festgestellt habe und ich mehr so groß sein wollte. Ja, dieses Jahr, als du eine Therapie gemacht hast. Dem Psychologen hat sich herausgestellt, dass er letztendlich dann hauptsächlich bloß aufs Geld aus war so, und er letztendlich mir auch nie helfen konnte oder wollte. Und ja. Ah, das heißt also, dieses Jahr hat dir gar nichts gebracht. Nee, das haben sie mir in der Klinik eben auch offenbart, dass das eigentlich völlig daneben war, so was er gemacht hat. So, dann, und ich habe gesucht, ich finde keine Hilfe, ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll. Na gut, dann liegt es ja nahe, einen neuen Versuch mit einem neuen Therapeuten zu machen. Ja, das Problem ist, dass viele Therapeuten, wenn man dann sagt, narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass sie dann abblocken und dann abwinken. Und letztendlich will ich da keine Richtung mit auseinandersetzen, weil sich viele eben nicht dafür spezialisiert fühlen. Ja, das glaube ich nun wiederum nicht. Bei wie vielen hast du es denn schon ausprobiert? Also ich habe bestimmt schon eine 25 jetzt hier in der Umgebung, also fast hier überall in dem Landkreis bei uns angerufen und hier ist nichts weiter. Es gibt keine Spezialklinik hier und ich habe auch im Internet geguckt, ich würde auch weiter wegfahren. Du hast bei 25 angerufen und die haben gesagt, aufgrund deiner Störung wollen sie dich nicht nehmen? Also manche haben gesagt, die sind terminvoll, wo ich, nachdem ich das genannt habe und meine Geschichte erzählt habe. Und bei manchen war ich schon zum ersten Gespräch und da hat man mitbekommen, dass sie eben, naja, keine Ahnung, die wollten mir dann was anderes einreden und weiß ich nicht, das ist ja das Ding auch, es muss ja auch funktionieren mit dem Psychologen und als Narzisst ist es ja so, wenn der versucht über mir zu stehen, dann wird das ja für mich schon wieder gefährlich, dann blocke ich ja ab, dann wäre ich ja dann zu bösartigen Menschen und dann funktioniert es ja nicht. Das ist das Schwierige eben dabei mit dem Narzissten. Und du machst dir jetzt auch Sorgen wegen deines Kindes? Auf jeden Fall. Kind, also ich will nicht, dass sie das gleiche Problem hat wie ich und so ein schwieriges Leben dann entsteht. Dass das Kind das quasi abguckt bei dir und dann in... Der Lehrer hat uns ja auch schon darauf angesprochen. Das ist eben, dass sie eben bevorzugt werden will und wenn das eben nie ist, dann macht sie gar nichts und also das hat sich eigentlich alles bestätigt, sowas bei mir. Okay, jetzt. Dann muss jetzt unsere Fachkraft hier ran, unsere Psychologin, und die wird sich erstmal schlau machen, was sie dir konkret in deiner Umgebung empfehlen kann, was du machen könntest und auch solltest. Ja. Ne? Das ist echt lieb. Das ist wirklich das Centering, weil ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich will es los haben. Es hat auch damals in der Klinik gesagt, ich habe ihn getroffen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Da dachte ich, okay, da kann mir vielleicht ein bisschen helfen somit. Da sagt er zu mir, nee, Jens, ich habe keine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich bin eine narzisstische Persönlichkeit. Und die Ärzte haben mir auch gesagt, ich bin seit langem mal wieder ein Fall gewesen als Narzisst, der in die Klinik kommt, um sich helfen zu lassen. Viele gehen zum Psychologen, um noch besser zu werden als Narzisst. Okay, gut. Das ist das Krasse. Gut, Jens, dann gucken wir mal, was wir für dich machen können. Du legst bitte auf und die Claudia, die heute meine Psychologin hier ist, die ruft dich gleich zurück, okay? Ja. Also ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall weiterhin so und mit deinem Vorhaben und allem. Sehr gerne, sehr nett. Vielen Dank. Alles Gute, Jens. Tschüss. Danke auch, tschüss. Ihr Lieben, zwischendurch mal Info. Heute und morgen, das sind die letzten beiden Sendungen vor der Sommerpause und unsere erste Sendung nach der Sommerpause ist wieder am 31.08. 1.29 Uhr und hier ist Lena. Lena ist 31. Guten Morgen, Lena. Ja, guten Morgen, Domian. Lena, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich in einer Beziehung war, wo mein damaliger Freund gewalttätig war und wo ich es geschafft habe, mich rauszulösen und ja, wo ich jetzt im Moment, also wo entschieden wird, ob ein Gerichtsprozess eben, ja, genau. Also, wie lange bist du raus aus der Beziehung? Das sind ungefähr 7 Monate. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? Das waren ungefähr 9 Monate. Ach, gar nicht länger? Nee, das war nicht länger. Nee, aber es gab halt Situationen, die existenziell bedrohlich waren für mich, weil er da halt so gewalttätig war. Beschreibst du mal, was er genau gemacht hat? Ja, also das fing eigentlich von Anfang an und ich habe es aber nicht verstanden. Also er hat mich ganz am Anfang schon unter Druck gesetzt, als wir uns kennengelernt haben. Und wie hat er das gemacht? Ja, er hat halt so gesagt, wenn ich war noch in einer Beziehung und dann haben wir uns kennengelernt. Ich war auch nicht mehr glücklich in der Beziehung. Da hatte ich auch mit ihm drüber gesprochen und wollte mich da aber erst draus lösen. Und da hat er dann mich so unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, wenn ich das nicht schnell mache, dann ist er halt weg, quasi. Ne? Mhm. Und da fing das an. Aber ich weiß jetzt auch, was man darunter versteht, wenn jemand sagt, man ist blind vor Liebe. Ich habe das nicht gemerkt. Ja, dann, das sieht man. In den Verliebtheitssituationen sieht man einen Menschen leider immer anders, als er, oder oftmals anders, als er wirklich ist. Gut, das war jetzt so der erste psychologische Druck, den er auf dich ausgeübt hat. Was hat er dir körperlich angetan? Also er hat mich nicht geschlagen oder verprügelt. Da hätte er gewusst, dass er Spuren hinterlässt. Und es gab 2 bis 3 Situationen, in denen er mich so gewürgt hat, dass ich halt fast gestorben wäre. In denen er mich daran gehindert hat, quasi das Haus zu verlassen. Mhm. Ja. Was war das für eine Situation? Wie ist es zu der Situation gekommen? Einer von diesen Würgesituationen. Beschreib das mal. Das waren Situationen, in denen wir uns gestritten haben, weil ich nicht das ihm gerecht geworden bin, im Sinne von, dass ich zugegeben habe, dass ich irgendwie Fehler gemacht hätte und so weiter. Und dann ist er halt immer ausgerastet und hat mich dann, wenn ich gehen wollte, daran gehindert, hat dann stundenlang auf mich eingeredet, hat mich nicht gehen lassen und ich musste dann immer alles zugeben. Dann hat er natürlich gemerkt, dass ich das nicht ernst meine und ist dann noch wütender geworden. Und irgendwann ist er dir an die Gurgel gegangen? Ja, genau. Irgendwann ist er mir an die Gurgel gegangen, ja. Und hat gedrückt und gedrückt und gewürgt und gewürgt. Ja, du, was hast du, wie hast du dich verhalten? Ich weiß, dass das nicht lange dauert, wenn man gewürgt wird und keine Luft bekommt. Ich habe mich dann so leblos gestellt. Hat das auf dem Boden stattgefunden? Hat er dich auf den Boden geworfen und gewürgt? Ja, das war auf dem Sofa. Er hat sich so über mich gebeugt oder hat sich quasi mit dem Gewicht auf mich gestützt und ja. Wie dann? Hast du tote Frau gespielt? Ja, ich hab dann irgendwann einfach so nachgelassen, weil ich halt gewusst habe, wenn er das noch, keine Ahnung, 10 Sekunden länger macht, dass ich das dann halt nicht schaffe. Und so konnte ich ihm damit ein Signal quasi geben, dass. Aber dann hast du aber wirklich Nerven. Die meisten Menschen würden wahrscheinlich panisch reagieren, sich wehren und zappeln. Und du hast ja klug reagiert und hast ihn getäuscht. Ja, das ist auch so, jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich auch, dass ich eigentlich, obwohl ich mich schwach gefühlt habe, weil ich mich nicht gewehrt habe, glaube ich, dass ich klug reagiert habe, weil ich auch diese innere Ruhe oder diese Klarheit in dem Moment dann hatte, ja. So, dann hast du das so gespielt, als wärst du schon ohnmächtig, mehr oder weniger? Ja, das heißt gespielt, das waren ganz wenige Sekunden. Na ja, klar, ich verstehe schon. Wenn es überhaupt Sekunden waren, ne? Und dann hat er von dir abgelassen? Ja, dann hat er von mir abgelassen und das waren eigentlich 2 Situationen, in denen das so war. Und dann hat er gemerkt, was er da eigentlich gemacht hat, ne? Und hat er dich denn dann gehen lassen? Ja, er ist dann mit meinem Auto abgehauen. Mit meinem Schlüssel, mit meinem Handy und so ist er dann abgehauen. Ja, aber das Ganze, weil er eine Veranstaltung hatte. Aber das Ganze hat stattgefunden in seiner Wohnung. Ja, genau. Und dann ist er mit deinem Auto, obwohl du wegfahren wolltest, ist er dann weggefahren. Ja, genau, er hat dann geschimpft und gemeint, wäre irgendwie alles scheiße und ich sollte gehen, ich sollte mich verpissen und so. Und dann ist er mit meinen Sachen abgehauen. Ja, und damals bin ich dann aus der Wohnung raus und habe dann die Polizei gerufen. Und also habe halt einen Passanten gebeten, dass er mir sein Handy kurz leitet und habe dann die Polizei gerufen, ja. Also diese Würgesituation, die kam dreimal oder zweimal vor, sagtest du? Also er ist mir dreimal an die Gurgel gegangen, aber zweimal war es halt sehr schlimm. Ja, ja. Und die hat dann dazu geführt, dass du zur Polizei gegangen bist? Ja, genau. Also beim letzten Mal vermutlich, dann bei der letzten Würgesituation. Ja, das, was ich halt immer noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum ich von ihm nicht losgekommen bin, warum ich nicht früher einfach den Absprung geschafft habe. Mhm. Weil, also ich habe ihn wirklich auch sehr geliebt und er ist auch ein sehr besonderer Mensch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er halt ja sowas, also ich glaube auch nicht, dass er das schon mal mit jemand anderem gemacht hat, weil als es zum ersten Mal passierte, da hat er danach richtig gewirkt und also sich fast übergeben, weil es glaube ich für ihn halt auch emotional halt einfach so schlimm war, was er da gemacht hat. Und abgesehen von diesen von diesen Würgegeschichten, von denen du jetzt eine erzählt hast, du sagst, er hat dich nicht so sichtbar geschlagen, dass man dann Spuren hätte sehen können. Aber welche Art von Gewalt hat er denn dann ansonsten noch angewandt? Er hat mich immer wieder in Situationen gebracht, in denen ich keinen Ausweg hatte. Zum Beispiel waren wir mit dem Auto unterwegs, ich bin damals noch gependelt und dann ist er einfach, also war er mit bei mir und dann sind wir zu ihm dann wieder zurückgefahren. Und dann kurz bevor wir auf die Autobahn gefahren sind, ist er dann mit mir einfach auf den Parkplatz gefahren. Mhm. Und also er war extrem eifersüchtig und hat mir da irgendwie eine Szene gemacht und meinte so, ja, wie mein Guckverhalten wäre und so. Und dann habe ich halt gesagt, wie Guckverhalten. Und dann hat er mir da die totale Szene irgendwie gemacht. Und ich sollte. Aber hat dich nicht geschlagen dabei? Nee, aber nein. Psychischer Druck war das. Ja, genau. Also vom Allerschlimmsten, ja. Im Allerschlimmsten. Mhm. Ja. So, jetzt du hast ihn angezeigt. Und wie verlief es denn weiter, nachdem du ihn angezeigt hast? Ja, also die Szene, von der ich gerade gesprochen habe, das war das erste Mal, als es passiert. Es gab dann noch ein zweites Mal, da war es als, da hat er auch dann gesagt, also da hat er mir die Kehle nicht so lange zugedrückt, er hat meinen Kehlkopf aber weggedrückt und hat vorher gesagt, er bringt mich um. Moment mal. Du hast nach dieser einen Szene hast du ihn bei der Polizei angezeigt. Ja. Und dann macht er das nochmal? Ja, er hat dann immer wieder angerufen über Monate und irgendwann bin ich dann halt nochmal ans Telefon gegangen und dann hat er gesagt, wie leid ihm alles tut und dass er damit nicht leben kann. Und ja, dann haben wir uns halt nochmal quasi irgendwie versucht, ich verstehe das selber halt auch nicht. Naja, ihr habt euch dann offensichtlich nochmal getroffen und dann ging es wieder los. Ja, da war es, also ihm war dann klar, ne, wenn er sowas nochmal macht oder so, dass ich weg bin, aber es gab halt dann nochmal eine quasi letzte Szene, wo das dann nochmal war und wo er dann auch zu mir gesagt hat, so, ich bringe dich um. Ja. Und da konnte ich dann in den Hausflur quasi fliehen und da war auch das erste Mal, dass ich mich halt, also dass ich zwar nicht diesen kühlen Kopf hatte, sondern dass ich mich gewehrt habe, indem ich halt geschrien habe. Mein Gott, das ist ja hochdramatisch, was du da mitgemacht hast. Ja, genau. Und wie hat der denn eigentlich auf deine Anzeige reagiert nach dem ersten Würgen? Wie fand er das denn? Ja, er hat, also zuerst hat er halt, sonst wäre ich auch nie wieder irgendwie. Ich habe natürlich auch Schuldgefühle gehabt, ne? Weil, ja, was heißt. Du hast Schuldgefühle. Er hat mir im Prinzip irgendwie eingeredet, dass ich ihn ja schlecht behandelt hätte und das ist quasi eine Legitimation dafür da, was er mit mir gemacht hat. Und ich habe das aber nicht kapiert, dass ich so durcheinander war, halt einfach auch traumatisiert davon. Der hat es halt, ich weiß nicht, ich habe es mit mir machen lassen. Ne? Also So, dann kam es zur endgültigen Trennung vor 7 Monaten. Ja. Und hat er diese endgültige Trennung denn dann hingenommen oder hat er noch versucht, dich zurückzugewinnen oder irgendwie? Ja, ich habe ihm dann, nachdem das war, seine Mitbewohnerin kam irgendwann nach Hause und deswegen hatte das Ganze dann sein Ende quasi dadurch, ne, weil das, also häusliche Gewalt findet halt im Team Kontext statt, wenn halt nur zwei Personen da sind, ne? Und sobald es da Zeugen gegeben hätte, hat er natürlich sowas nicht gemacht, ne? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ich fahre jetzt und habe ihn dann angerufen und ihm gesagt, dass wenn er sich nochmal in irgendeiner Form bei mir meldet, wenn er sich mir nähert oder irgendwie Kontakt aufnimmt, dass ich dann zur Polizei gehe. Und dass du nochmal zur Polizei gehst, denn du warst ja schon bei der Polizei. Ja, genau. Dann habe ich eben gesagt, dass genau. Ja, und dann hat er sich halt nochmal gemeldet, hat sich über E-Mail an mich gewandt und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe eine einstweilige Verfügung erhalten und Das ist ja Wahnsinn. Jetzt steht eine Verhandlung an. Ja, ich bin nochmal nachvernommen worden von der Polizei, weil der Staatsanwalt, der wollte das. Mhm. Er hatte noch Fragen, bin dann nochmal da gewesen und jetzt wird quasi darüber entschieden, ob das zu einer Verhandlung kommt oder nicht. Wie ist dir zumute zurzeit? Ja, es ist, ich versuche halt zu verstehen, warum mir sowas überhaupt passiert ist. Ja. Aber eigentlich, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich darüber reden wollte mit dir. Mhm. Eigentlich geht's mir total gut, weil ich, die letzten 6-7 Monate waren der absolute Horror. Ich war 2 Monate lang nicht mehr in meiner Wohnung. Ich bin 3-mal umgezogen in der ganzen Zeit. Ich hatte fast meinen Job verloren und hab von wenigen Menschen sehr große Unterstützung gehabt, weil halt auch einfach die Gefahr bestand, dass er halt überhaupt nicht akzeptiert oder sich rächt oder wie auch immer. Du wolltest gerade sagen, das ist der Grund, warum du mit mir sprechen wolltest. Was ist der Grund? Weil es viele Frauen oder es sind ja nicht nur Frauen, die Dunkelziffer ist bei Männern als Gewaltopfer ja auch sehr groß oder zumindest anzunehmen, dass man es halt, dass es schwierig ist, da rauszukommen aus solchen Verhältnissen, weil man sich halt schwach fühlt oder weil der andere einen halt auch schwach macht und weil man, insofern hast du es ja richtig gemacht. Du hättest natürlich schon viel früher einschreiten müssen, aber du bist ja dann zur Polizei gegangen. Gott sei Dank. Es gibt ja Geschichten, die ich hier schon gehört habe, wo das über Jahre und Jahre läuft, so etwas, und die Frauen oder die Männer irgendwie sich nicht trauen, aus welchen Gründen auch immer, etwas zu unternehmen. Du hast was unternommen, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, aber für mich war es total schwer anzunehmen, dass ich das Opfer bin. Mhm. Und dann muss ich dann aber auch, also ich musste das wegbekommen, weil man als Opfer ist man ja schwach und kann sich nicht wehren. Also das ist ja, wenn man diesen Stempel bekommt, deswegen habe ich mich dann auch irgendwann total dagegen gewehrt und gesagt, so ja, ist gut, ne, das, was er gemacht hat, ist nicht okay. Du warst aber jetzt nicht nochmal in einer psychologischen Betreuung oder Behandlung? Ja, ich war an einer Beratungsstelle, an die ich dann mich gewandt hatte. Da möchte ich dir sehr gerne jetzt anbieten, Lena, erstmal mit meiner Psychologin zu sprechen, denn ich glaube, das würde dir sehr gut tun, wenn du vielleicht nicht nur mal zu einer Beratungsstelle gehst, sondern vielleicht für einige Sitzungen in eine Therapie gehst, um dich zu stabilisieren, um dich vielleicht auch noch ein bisschen näher kennenzulernen, um das einordnen zu können und dich vielleicht auch für eine Verhandlung stark zu machen. Ich biete dir gerne an, jetzt das Gespräch mit Claudia. Möchtest du das? Ja, gerne. Super, dann danke ich dir für den Anruf. Gott sei Dank bist du aus der ganzen Sache raus. Gut, dass du es so gemacht hast. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Mhm. Ja, und jetzt bitte ich dich... Darf ich noch einen Satz dazu verlieren? Ja. Ich habe sehr viel Kampfsport und Selbstverteidigung gemacht und das hat mich eigentlich erst richtig stark gemacht. Ja, super. Ja, sehr gut. Kompliment, liebe Lena. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Lena. Ciao. Tschüss. Und hier ist Mila, stimmt das? Ja, genau. Eine Frau, Frau Mila, 20, 20 Jahre alt. Mila, um was geht's bei dir? Ja, also mein Thema ist Diabetes. Ja. Und eher so die daraus entstandene Essstörung. Mhm. Wie lange hast du denn schon Diabetes? Ich war 6 Jahre alt, als bei mir Diabetes diagnostiziert wurde. Mhm. Und ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich hatte keine Ahnung, was diese Krankheit so ist und was mich so künftig erwartet. Die Diagnose, die traf mich schon so wie ein Schlag ins Gesicht. Also mit 6 kapiert man das ja vielleicht noch gar nicht so richtig. Genau, obwohl ich eigentlich schon ziemlich schnell so damit klar kam. Also ich habe 3-wöchige Therapie oder Schulung gemacht in der Klinik. Mhm. Und da war man auch so von morgens bis abends so und nachts damit beschäftigt, so den Blutzucker zu messen. Wie, die haben dich als 6-jähriges Kind schon in so eine Schulung geschickt? Genau, ja. Also aber meine Mutter war auch da. Ja, die war dabei. Mhm. Genau. Das heißt, also du musst seit deinem 6. Lebensjahr auf alles sehr genau achten und musst wahrscheinlich dich spritzen auch. Mhm. Und halt all das berücksichtigen, was man als jemand, der so erkrankt ist, halt berücksichtigen muss. Jetzt sagst ja, du, also, eine Essstörung ist daraus resultiert. Was für eine Essstörung? Bist du Bulimikerin? Erbrichst du? Oder isst du einfach weniger? Also es ist jetzt keine Bulimie und auch würde ich das auch nicht als Magersucht bezeichnen. Ja, also ich war, wie gesagt, so plötzlich nicht mehr so und konnte ich nicht mehr so unbeschwert essen wie gesunde, und da gab es halt plötzlich so viele Regeln zu beachten und die Gedanken, die kreisten eigentlich so von klein auf, ja, um das, den ganzen Tag um das Essen. Aber so plötzlich war es doch eigentlich gar nicht. Du bist doch dann als Kind quasi schon da so reintrainiert worden in dieses beschränkte Essen. Ich meine, mit 6 Jahren ist man halt auch nicht so klein. Und, ja, ja, stimmt. Das ist, das Essen wurde halt so Milligramm genau abgewogen und die Essenszeiten, Zwischenmahlzeiten so punktgenau galt es einzuhalten. Mhm. Es war so egal, ob ich Hunger hatte oder nicht. Also das war nur so nach der Uhrzeit. Und wie viele Mahlzeiten solltest oder durftest du denn früher essen am Tag? Vor der Erkrankung, oder? Nein, nein, während der Erkrankung also, dann. Ja, ja, also normal sollte man 4-mal spritzen, also 4 Hauptmahlzeiten und zwischendrin dann Joghurt oder sowas. Also dann die, essen. Die Hauptmahlzeiten sind wahrscheinlich sehr klein dann, ne? Ja, also schon normale Mahlzeiten eigentlich, aber es war halt nur das so Messen davor und Spritzen und eben danach zu richten. Mhm. Und ja, ich hatte eigentlich meinen Blutzucker ziemlich schnell so im Griff. Ich war in der 1. Klasse, konnte so selber spritzen und alles. Mhm. Und ja, also. Wann fing das denn mit der Essstörung an? Genau, also die Essstörung, das fing eigentlich so nach meinem Umzug. Nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen. Und dann kam so diese Null-Bock auf Diabetes-Phase, so, wo ich dann quasi von einem Extremen dann so ins andere verfallen bin. Ah, ich verstehe. Du isst weniger, um letztendlich die Diabetes gar nicht zu merken. Genau. Und um der Diabetes also aus dem Weg zu gehen. Du verzichtest also auf all das, was die Diabetes nicht mag. Genau, also ich hatte wirklich sowas von die Nase voll, dass ich gar keine Lust auf die Krankheit hatte. Und am Anfang war das so, dass ich normal gegessen habe, aber eben Blutzucker und Blutzuckerwerte gar nicht gemessen und gar nicht gespritzt. Also die Folgen waren mir schon ziemlich bekannt, aber ja, ich habe normal gegessen und also mit normal war das auch so, dass meine Mahlzeiten nach meinem Hunger- und Sättigungsgefühl richtete und eben nicht nach der Uhrzeit. Also es war bei mir so, dass ich mich wirklich nach einem Leben ohne die Krankheit sehnte. Ja. Und wie viel Mal musst du heute spritzen? Ja, heute ist das halt sehr schwierig, weil ich eben so in diesen Teufelskreis eingerutscht bin. Ich weiß zwar, dass ich verantwortungsvoller so mit meiner Erkrankung eigentlich umgehen sollte, aber ja, also ich habe halt auch. Wie viel Mal spritzt du heute? Heute gar nicht. Gar nicht. Wie viel wiegst du heute? Ich möchte das eigentlich nicht sagen. Warum nicht? Wenn, dann müssen wir ganz offen reden. Es geht ja jetzt um diese Problematik. Da muss man dann auch schon. Ja, das ist so um die 40 Kilo. 40? Ja, um die 40. Wie groß bist du? 1,73. Mhm. Das heißt, Du spritzt kein Insulin im Moment. Du isst einfach ganz, ganz wenig. Und bist du in einen Teufelskreis geraten oder in eine Sackgasse geraten? Ja. Du kümmerst dich nicht um deine Diabetes. Du isst einfach weniger. Hast dadurch jetzt noch eine neue Erkrankung bekommen. Und bist gefangen in zwei Erkrankungen. Ja. Also, da muss was geschehen. Mila, da muss was aber ganz schnell geschehen, damit sich das nicht noch weiter verfestigt. Warst du schon mal bei einem Therapeuten? Nee. Das rate ich dir ganz dringend, das zu machen. Also eigentlich, ich weiß nicht, also ich esse eigentlich schon ziemlich gerne, aber ich nehme das halt so in Kauf, um eben nicht spritzen zu müssen. Also ich wurde jetzt auch so mittlerweile voll oft drauf angesprochen, dass ich wie eine Leiche aussehe. Dass du wie eine Leiche aussiehst? Ja, und ziemlich blass, und das sehe ich ja auch alles selbst. Du riskierst sehr deine Gesundheit. Das ist ja klar. Du gehst auf sehr dünnem Eis. Ich rate dir wirklich ganz dringend, dich einmal ärztlich beraten zu lassen und psychologisch betreuen zu lassen. Ganz dringend, Mila. Das, was du jetzt gerade da angefangen hast, das führt in eine noch schlimmere Sackgasse, in eine schlimme Erkrankung. Dann bricht irgendwann dein ganzes System zusammen. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du es klug handelst, kannst du mit allem gut auskommen und auch normal leben. Aber so kannst du das nicht, und du wirst irgendwann ganz schlimm krank. Ja, ich weiß nicht, also es ist irgendwie so festgefahren in meinem Kopf. Also ich weiß, es ist so, ja, es ist jetzt für mich wahnsinnig schwierig, um diese scheiß Krankheit zu leben. Und ja, aber wenn du, das ist sehr festgefahren, aber ich glaube, jeden Tag, jede Woche, die du noch mehr wartest und es so weiterlaufen lässt, desto mehr verfestigt sich das Ganze. Du brauchst jetzt eine Hilfe von außen, um das aufzuknacken und um einen neuen Weg gehen zu können. Ich möchte sehr gerne, Mila, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst, die dir jetzt sehr handfeste Ratschläge an die Hand gibt, was du unternehmen solltest in den nächsten Tagen schon an ärztlichen und psychologischen Kontakten und Besuchen. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Okay. Aber ich kann dir von meiner Seite aus wirklich nur den dringenden Rat geben, das dann auch zu tun und das auf keinen Fall so weiterlaufen zu lassen. Mila, dann bitte ich dich aufzulegen, und die Claudia ruft dich gleich zurück, okay? Okay. Von Herzen alles Gute und viel Erfolg und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und hier haben wir Helma. Helma ist 48. Hallo Helma. Jürgen, ich grüße dich. Helma, guten Abend, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's? Ah, es geht eigentlich um eine Sendung vom 23. Mai, wo es um Unsterblichkeit ging. Und als ich die Sendung sah, glaube ich, irgendjemand hat sie auf YouTube gepostet. Und da dachte ich, Mensch, so all die offenen Fragen, die da blieben, die hätte ich alle beantworten können. Ach ja, es war jemand, der hat angerufen und hat gesagt, dass er nicht stirbt. Ja. So war's. Er war ganz fest davon überzeugt, er stirbt einfach nicht. Das ist ein Quatschgedanke, dass man stirbt. Wenn man nur fest daran glaubt, stirbt man nicht. So hat er es gesagt. Na, da hat er im Prinzip recht damit, weil der Geist bestimmt die Materie und nicht umgekehrt. Und wenn er so einen Impuls vorgibt, tut er natürlich das Notwendige, um sein Leben zu verlängern. Wie lange das ist eine andere Frage. Ja gut, aber er hat ja gesagt, dass es nicht nur ein bisschen verlängert wird, weil er ganz gut raufkommt dadurch, sondern dass er ewig leben wird. Ja, das mag durchaus sein. Ich meine, wie heute sprechen wir von einer Lebenserwartung, was weiß ich, von 75, 85, vielleicht 90 Jahren. Ja. In Ausnahmefällen ein bisschen mehr. Ja. Aber wenn er 150, 170 Jahre erreichen würde, dann ist er schon gigantisch. Und vielleicht entscheidet er nach 170 oder 200 Jahren, okay, der Körper hat jetzt seinen Zweck erfüllt und jetzt ist es Zeit, aus dem Körper rauszutreten. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir 170 Jahre alt werden können. Glaubst du das im Ernst? Ja, weil wir können noch viel länger leben, aber wir trauen es uns nicht zu. Ja, natürlich. Du glaubst, dass du auch noch viel länger als 170 Jahre leben könntest? Traust du es dir zu? Der, Ja. Ja, weil der Körper ist kann ewig leben. Aber der Körper verfällt und wird alt und wird krank. Nein, das ist nicht richtig. Das ist, wird uns vorgespielt. Das muss aber nicht so sein. Aber das, das sehen wir doch jeden Tag an jeder Ecke. Ja, natürlich sehen wir das. Aber es gibt dafür ganz bestimmte Ursachen. Und diese Ursachen sind nicht zwingend notwendig. Die können vermieden werden. Die können ersetzt werden durch andere Ursachen. Das heißt, du glaubst, da du ja so überzeugt davon bist, dass du 500 Jahre alt werden wirst? Ich weiß nicht, aber 500 ist momentan ein bisschen außerhalb meiner Reichweite. Sagen wir 200, sagen wir 250. Wenn ich das möchte, kann ich den Körper dahin dirigieren, dass er das schafft. Ich halte das ehrlich gesagt für ausgemachten Humbug. Du klingst aber so professionell. Bist du irgendwie Psychologe oder gibst du Seminare für sowas oder irgendwie? Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist interessant, weil das vorherige Gespräch, was du hattest, ja, mit Mila, ja, das war eigentlich eine Steilvorlage, denn zum Beispiel was du ihr gesagt hast, ist verständlich, aber ich hätte ihr das nie gesagt. Ich hätte ihr gesagt, wie wunderschön sie ist. Ich hätte sie daran erinnert, was für ein wunderschönes, strahlendes, göttliches Wesen sie ist. Ich hätte sie... Na super, und in 3 Jahren ist sie tot. Nein, ich hätte sie erinnert an ihren eigentlichen Wesenskern. Das Problem, was sie momentan hat auf psychologischer und körperlicher Ebene, ist einfach nur, weil sie vergessen hat, wer sie wirklich ist. Ja, das sind so esoterische Sprüche. Sie hat vergessen, wer sie ist. Da kann ich überhaupt nicht mehr anfangen. Pass auf, Jürgen. Aber noch eine kurze Frage zu dir. Was bist du eigentlich? Was machst du? Bist du Coach oder sowas? Also ich habe ein Diplom in Marketing Management und ich habe jahrelang als Datenbankprogrammierer gearbeitet. Und jetzt? Was arbeitest du? 2007, ich bin eine Mischung zwischen Autor, Verleger, Guru und Kummertante. Ah. Und gibst du so Seminare? Wie werde ich alt und glücklich oder sowas? Nein, meine Seminare oder Vorträge drehen sich ums Master Key System. Das ist ein Buch, was ich vor 8 Jahren ins Deutsche übersetzt habe, aus dem Englischen. Mhm. Und ich halte dieses Wissen im Bewusstsein der Menschheit, weil ich es für sehr wichtig halte. Stichwort, wir haben keine Zeit für lange Erläuterungen. Um was geht es da? Master Key, du weißt, was ein Master Key ist. Das ist ein Universalschlüssel. Das heißt, der Hausmeister in der Schule rennt nicht mit 50 Schlüsseln rum, der hat einen Schlüssel für alle Türen. Mhm. Und hier dreht sich nicht um physische Türen, die wir öffnen, sondern die Türen zu unserem Leben. Ob das jetzt Glückseligkeit ist, ob das Wohlstand ist, ob das Gesundheit ist, etc. Mhm. Es ist ein Schlüssel, der reinpasst. Und wenn du diesen Schlüssel weißt, wenn du dieses Wissen hast und oder bereit bist, dieses Wissen anzuwenden, dreht sich dein Leben komplett um. Das ist natürlich sehr verlockend. So kann man die Leute wirklich heranziehen und kann viel Kohle machen mit solchen Versprechungen. Darum geht's nicht. Mir geht es darum, dass die Menschen sich daran erinnern, wer sie wirklich sind und was für ein Potenzial sie haben. Und da willst du kein Geld mit verdienen? Ich verdiene Geld damit, weil ich gute Arbeit tue. Und ich denke, das ist legitim. Also da mache ich mir auch keine Sorgen drüber. Je besser mein Dienst ist, desto höher ist mein Verdienst. Ich meine, den Satz, den du gerade gesagt hast, da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich bin immer so misstrauisch, wenn jemand anfängt, Versprechungen zu machen, du musst das machen und jenes und du musst dieses sehen und so glauben. Nein, ich verspreche nichts. Ich sage einfach nur, wie bestimmte Dinge sind, weil es liegt in der Hand von jedem Einzelnen, ob er diesen Weg einschlägt oder nicht. Woher weißt du das, wie die Dinge sind? Ist das nicht vermessen zu sagen, ich weiß, wie die Dinge sind? Bis vor kurzem hätte ich gesagt, ja. Und mittlerweile weiß ich, wie Dinge laufen. Bis zu einer bestimmten Ebene, würde ich sagen. Woher weißt du das? Weil es einfach ist. Das verstehe ich. Es ist wirklich einfach. Es gibt geistesschöpferisch. Geistesschöpferisch. Und diese Schöpfung kann in zwei Richtungen gehen. In eine Richtung, die lebensrichtig ist, und in eine Richtung, die lebenswidrig ist. Und die lebenswidrige Richtung entzieht die Energie und die lebensrichtige Richtung gibt die Energie. Aber das ist doch eine Plattitüde. Nein, das ist doch völlig der Fakt. Da wird jeder sagen, ja klar, logisch. Richtig, aber das Problem ist, dass die meisten Leute sich keine Gedanken darüber machen, was sie denken und was sie, wie sie sich verbalisieren. Dementsprechend verbalisieren sie oft negativ, was ihnen die Energie abzieht, und dann wundern sie sich darüber, dass ihr Leben nicht richtig läuft. Also du meinst, die Leute sind dumm? Nein, sie sind nicht dumm, sie sind nur nicht richtig informiert. Das ist ein Unterschied. Oh. Und ich... Wir müssen das Gespräch irgendwann nochmal fortsetzen. Das tut mir jetzt leid, dass wir nicht lange reden könnten. Das ist interessant mit dir. Wir werden irgendeinen Termin finden, wo wir nochmal uns miteinander unterhalten. Abgemacht? Jürgen, ich freue mich drauf. Ja, sehr gerne. Helmer, alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Gute Nacht. Dankeschön. Die Sendung ist vorbei in der Technik heute Nacht. Benjamin Vlies. Und morgen sind wir auch wieder da. Letzte Sendung vor der Sommerpause. Eine Radio ist live, eine wieder Fernsehen. Macht's gut. Bis dahin. Bye bye. Ciao.